Hallo. Hallo. Du bist einer der Veranstalter zu den Gegenkundgebungen der sogenannten Querdenker. Ihr habt in eurem Aufruf stehen, mit Corona durch Vernunft. Was heißt das? Naja, wir sagen, da drüben bei den Corona-LeugnerInnen, da ist keine Vernunft. Sie beziehen sich nicht auf Fakten, sondern auf Verschwörungstheorien. Und wir sind erstmal eine solidarische Alternative und wollen mit Vernunft, wollen mit Fakten, wollen mit Zahlen der Wissenschaft zeigen, Corona gibt es, Corona ist gefährlich und wir kommen nur mit Solidarität aus der Pandemie. Okay, du hast weiterhin geschrieben, dass ihr für eine Impfpflicht auftretet. Manche Parolen von euch lauten dann auch Impfpflicht für alle, sonst gibt es Krawalle. Wie stellst du das im Einzelnen vor? Das wird ja heftig diskutiert, vor allen Dingen auch die Auswirkungen und die Ausführungen der Impfpflicht. Hast du da irgendeine Vorstellung? Genau, also die Impfpflicht für alle, da stehen wir auf jeden Fall dahinter, weil also erstmal wäre es nicht die erste Impfpflicht und wir glauben, dass wir eben nur mit der Impfung durch diese Pandemie kommen. Und wir wollen, also Impfpflicht für alle klingt jetzt erstmal ziemlich pauschal. Natürlich wollen wir da die Menschen nicht ansprechen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder nicht dürfen, aber dass der Rest der Menschen sich auf jeden Fall impfen lassen muss, um aus dieser Pandemie rauszukommen. Nun sind ja bei den sogenannten Querdenkerinnen-Demonstrationen viele sogenannte Impfgegnerinnen, also aktive, bewusste Impfgegnerinnen dabei. Seit über einem Jahr machen die auch hier in Schwerin ziemlich Rabatt. Glaubst du, sie erreichen zu können mit der Impfpflicht? Also erstmal ist es schwierig, generell ImpfgegnerInnen mit einer Impfpflicht zu erreichen. Aber ich glaube, eine Impfpflicht kann gestaltet werden, wenn wir auch Anreize machen, sich impfen zu lassen. Yeah. Ich glaube, das zeigt auch schon die 2G-Regel. Es gibt Anreize, sich impfen zu lassen. Yeah. Wenn Menschen sich nicht impfen lassen wollen, dann können sie halt diese Anreize nicht in Bezug nehmen und müssen halt damit leben. Also bist du nicht der Meinung, dass wie einige postuliert haben, dass dann halt Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, wie immer sie erfasst werden können, für die nächste Frage, Bußgelder und eventuell auch Knast zu rechnen haben? Bußgelder definitiv. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, so wie wir es halt jetzt auch schon bei der Masernimpfpflicht sehen, dass es halt Bereiche gibt, wo diese Impfung auf jeden Fall verpflichtend ist und dass diese Menschen dann in diesem Bereich nicht bleiben. Es wäre also quasi Ordnungswidrigkeit, wie zum Beispiel über Rot durch die Ampel fahren oder ohne Fahrschein in die Straßenbahn zu fahren. Ja, also das wäre der eine Schritt, dass man ImpfverweigerInnen zeigt, gut, dann müsst ihr was bezahlen. Yeah. Der zweite Schritt wäre, Leute, die sich impfen lassen, auch vielleicht eine Prämie auszuzahlen, um einfach einen Anreiz der Impfung nochmal zu stärken. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir halt diese Prämien, dass wir zeigen, die Impfung ist wichtig. Ihr dürft dann überall wieder teilnehmen. Das zeigen wir auch teilweise durch die 2G-Regel. Und Die Frage wäre ja, wie können wir jetzt als Gesellschaft, wie können wir dann sicher sein, dass die Impfgegnerinnen, die nicht geimpften, dann irgendwann geimpft sind? Es gibt ja kein Impfregister in Deutschland. Also da wäre vielleicht auch eine Erfassung ganz, ganz wichtig, aber es ist halt, man muss halt früh dagegen arbeiten, dass auch vielleicht junge Menschen sich ungeimpft sind. Das kann man wie bei der Masernimpfpflicht, das an gut Kitas, man muss sehen, wie das auf Kinder wirkt, aber spätestens ab einem bestimmten Alter, jetzt ist glaube ich die Impfung für bis ab 12-Jährige legal, dass man dann ab der, ich weiß nicht, mit 12 ist man glaube ich in der 6. Klasse, ab der 6. Klasse auf den Schulen schaut, hier dürfen nur Leute oder Kinder hin, die Corona geimpft sind. Und das ist halt, dadurch bewirken wir auf jeden Fall schon mal, dass die neuen Generationen, dass da viel, viel weniger, ein ganz kleiner prozentualer Teil eben nicht mehr geimpft. Es wäre also eine Aufgabe, eine Lehre aus der Pandemie, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist generell, das ist eine Lehre der Pandemie, aber wir müssen halt, glaube ich, noch mehr lernen rausziehen. Aha, und welche? Naja, die lernen, dass wir zum Beispiel ein kapitalistisches Gesundheitssystem haben, was halt nur noch aufs Geld schaut und nicht auf die Gesundheit der Menschen. Dass wir auch im Pflegesystem auf jeden Fall etwas ändern, weil der Pflegenotstand hat schon vorher existiert und durch die Pandemie ist es nochmal deutlicher geworden, dass dieser Zweig extrem belastet ist. Und da hilft nun mal kein Applaus mehr, da müssen Taten folgen. Aber es ist halt nur eine Gruppe. Ich denke, dass viele, viele Gruppen, die von der Pandemie betroffen wurden, da auf jeden Fall, dass wir da lernen rauskommen. was Oxfam heute gesagt hat, was wir eigentlich auch schon mal gesagt haben, dass die Schere zwischen Arm und Reich enorm angestiegen ist. Also quasi genutzt worden ist die Pandemie, die Krise, um die Reichen noch reicher zu machen. Ja, das, und man hat halt auch gesehen, gerade in den Anfangsmonaten, Wochen von, ja, von der Pandemie, es ist halt einfach zum Beispiel Homeschooling. Es ist einfach, dass ich im großen Haus mit Garten Homeschooling mache und dort mich auch darauf konzentrieren kann, wenn meine Eltern mir vielleicht sogar noch teure Technik zur Verfügung stellen. Aber es ist eben nicht so einfach, wenn man in, zum Beispiel in der Platte lebt, in einer Dreiraumwohnung mit noch drei Geschwistern, dort keine ausreichenden technischen Hilfen dort vor Ort sind. Da ist es halt viel schwieriger, auch durch diese Pandemie zu kommen. Und da muss halt geguckt werden, auch dass zum Beispiel auch die technische Ausstattung von Schulen und für SchülerInnen viel, viel besser wird. Okay. Zurück zur Kundgebung. Wer nimmt daran teil? Ich sehe eine relativ kleine Anzahl, die immer wieder sich auch dann um die Zahl 25 dreht. Hast du einen Überblick, welche Menschen das sind? Wie und wer dich da engagiert? Also es ist, genau, es sind immer ca. 25 bis 30 TeilnehmerInnen. Mhm. Was mir aufgefallen ist, das ist auf jeden Fall auch größtenteils teilweise immer wechselt. Ja. Das heißt, es sind nicht immer nur die gleichen 25 vor Ort, sondern es ist auch mal eine Mischung. Oder sie wechseln sich auch mal aus, sagen wir so. Es sind vor allem junge Menschen. Ja. Aber jetzt bei den letzten beiden Demonstrationen haben wir gesehen, es kommen auch Menschen von älteren Generationen, ja, kommen mit dazu. So aus den Gesprächen mit den Menschen. Es sind viele SchülerInnen. Es sind aber auch ArbeiterInnen, zum Beispiel im Handwerk. Und was mich persönlich auch sehr freut, dass hier auch auf jeden Fall Leute aus dem Gesundheitssystem da sind. Du arbeitest auch bei dem Bereich. Genau, ich bin auch kurz vor der Prüfung zur Altenpflegefachkraft. Okay. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil da drüben spielen sich auch immer Leute auf, dass aus dem medizinischen Bereich, also bei den Corona-LeugnerInnen. Ja. Aber was wichtig ist, auch immer wieder zu sagen, die Mehrheit der PflegerInnen ist geimpft, die Mehrheit der PflegerInnen würde sich niemals da drüben hinstellen, weil sie wissen, wie gefährlich ist der Virus. Ja. Wir machen ja auch deutlich, wie muss das Gesundheitssystem angepasst werden. Die sogenannten Pflegerinnen und Pfleger behaupten ja, dass sie ausgegrenzt werden, obwohl sie so voller Menschlichkeit und so voller Fürsorge für ihre Patienten sind. Aber die stellen erstmal ihr Ungeimpfter sozusagen in den Vordergrund. Du bist ein Kollege von denen. Was würdest du mit den Menschen machen? Also ich habe auch schon mit Impfverweigerern in den letzten Monaten zusammengearbeitet, das wird ja jetzt immer deutlicher. Ich persönlich verstehe es überhaupt nicht, denn wir haben Leute auf den Stationen, in den Pflegeheimen, in bestimmten Wohngruppen, die können sich nicht impfen lassen, die sind einer Gefahr ausgesetzt. Ja. Und wenn dann Leute dort mitarbeiten, die nicht geimpft sind, sind sie einer stärkeren Gefahr ausgesetzt. Dann ist es halt ein wichtiger Schritt, auch eine Impfpflicht im Pflegebereich war ein wichtiger Schritt. Ja. Er wird uns auf jeden Fall auch vor Schwierigkeiten stellen, das wird so sein. Ja. Aber da geht es dann nun mal um die Solidarität der restlichen PflegerInnen, dass wir da irgendwie durchkommen. Dann kommt es dann auch aufs System und auf die Regierung an, dass in der Pflege mehr investiert wird und neue Menschen nach ausgebildet werden. Das wäre das Problem, was momentan ist, die Erpressung der Ungeimpften, zu sagen, wenn wir gehen, ist es noch schlimmer in der Pflege. Das heißt, sie setzen quasi ihre Eigenmoral gegen halt die Gesundheit und die Fürsorge und die Pflege der Menschen. Das heißt, es ist momentan ja nicht korrigierbar. Also wenn die jetzt gehen würden oder entlassen würden, bleiben wir trotzdem Lücken da. Das heißt, im Grunde genommen, ihr werdet nochmal extra dafür arbeiten müssen. Wie wollt ihr das irgendwie regeln, außer einer riesengroßen Solidarität, aber irgendwann an die Kapazitäten geht? Also zunächst mal ist es in den Bereichen so, dass wenig Menschen ungeimpft sind. Okay. Es sind pro Station, das schätze ich mal so 30 MitarbeiterInnen, sind 2 bis 3. Es ist natürlich eine Riesenlücke, was die hinterlassen. Ja. Denn auch 2 bis 3 Leute sind in einem Pflegenotstand oder waren wichtige Kräfte. Ja. Es ist natürlich jetzt sehr, sehr schwierig, jetzt schon zu überlegen, wie schaffen wir das, wie kommen wir da durch. Und es gibt auch PflegerInnen, die bereiten sich schon auf Veränderungen in der Pflege vor. Okay. Bis vor ein paar Jahren gab es 12-Stunden-Schichten. Das wollen wir eigentlich nicht, das könnte aber passieren. Wichtig ist es, was ich gerade schon mal sagte, dass jetzt sich darum gekümmert wird, dass jungen Generation, die jetzt vielleicht aus der Schule kommen, dass die mithelfen oder dass da mehr geworben wird für die Pflege und dass wir dann in spätestens 3 Jahren wieder viele neue Pflegekräfte haben. Okay, das würde auch bedeuten, das System aber umzustellen, oder? Das krankt ja momentan an Privatisierung. Privatisierung heißt Gewinnmaximierung, heißt Kostenersparnis, vor allen Dingen in den Stellen und in den Materialien. Ist denn da irgendwo von den Kolleginnen und Kollegen an der Basis eine Veränderung geplant? Irgendwelche Vorschläge, Streiks, Ideen, wie was geändert werden kann? Also da vielleicht mal ein Beispiel aus Greifswald. Da gab es vor ein paar Monaten einen Warnstreik. Das ist in der Pflege natürlich immer ziemlich schwierig, einen Warnstreik zu veranstalten. Aber es ist halt wichtig, dass PflegerInnen sich jetzt auch dazu bekennen und sagen, es kann nicht mehr so weitergehen. Wir brauchen jetzt Veränderungen. Und dann sind Warnstreiks und auf den Stationen dann wirklich eine Notbesetzung, sind dann für wenige Tage leider unvermeidbar, weil es ist ja nicht so, dass wir erst seit Corona in Pflegenotstand sind, das ist schon viel länger und wir müssen eben jetzt zeigen, mit vielleicht auch Warnstreiks bis hierhin und wir können nicht mehr weiter, weil mit den zusätzlichen Kräften, die fehlen werden, wird es auf jeden Fall nochmal schwierig. Nochmal ganz kurz zurück am Ende zu den Kundgebungen. Ist irgendwie das Ganze erfolgreich? Oder steht ihr halt symbolisch hier rum und sagt den Leuten, wir mögen euch nicht? Also ich glaube, es ist in der Hinsicht erfolgreich, dass wir eben eine stabile Zahl auf jeden Fall auch stellen, auch mit verschiedenen Menschen. Es ist zu sehen, die QuerdenkerInnen nehmen uns jetzt spätestens seit dem letzten Mal und diesem Mal, die nehmen uns wahr. Sie lesen die Botschaften auf unseren Bannern. Ja, teilweise hören sie auch unsere Reden, hören, wofür wir hier stehen, für die Solidarität. Und es ist natürlich schwierig, aber vielleicht gibt es dort Menschen, die eben noch nicht komplett radikalisiert worden sind. Mhm. Und wenn sie hören, wie wichtig Impfungen sind und wirklich die richtigen Zahlen hören, dass vielleicht doch nochmal ein Umdenken passiert. Also wir werden wahrgenommen und das ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg. Glaubst du denn, dass daraus eine Bewegung erwachsen kann? Wir werden auf jeden Fall vor Problemen stehen im sozialen Bereich. Die Kosten werden steigen, Menschen, die wenig Geld haben, werden noch mehr leiden als zuvor. Es wird zu irgendwelchen Mietkündigungen geben, die Strompreise steigen. Ob sich dann so eine Art Sozialbewusstsein bei den Menschen drüben auch entwickeln könnte, um eine gemeinsame Bewegung aufzubauen? Also eine gemeinsame Bewegung mit denen dort drüben ist, glaube ich, sehr schwierig, weil dort eben Bekannte, aber auch mittlerweile neu Antisemitinnen mitlaufen, es laufen Faschistinnen mit und die anderen Menschen solidarisieren sich ja in einer Art mit ihnen. Und deswegen ist es schwierig, aber es ist wichtig, dass wir, es ist ja so, dass die, dass der Hauptteil der Gesellschaft ist geimpft, der ist solidarisch, dass wir in der Gesellschaft auch ein Bewusstsein für mehr soziale Themen wieder schaffen. Und man hat es gesehen, die Menschen sind bereit, sich für die Gesellschaft einzusetzen, zum Beispiel durch eine Impfung. Und das müssen wir jetzt weiter vorantreiben. Also im Grunde genommen, die Leute, die da momentan mitmarschieren, die waren gestern auch schon mehr oder weniger nicht bereit, sich für andere einzusetzen. Hoffst du darauf, dass sich daraus dann auch durch die Aktivisten, den Aktivisten der Theorien etwas entwickeln kann? Also ich denke, es ist nun mal auch sehr, sehr schwierig jetzt, es ist sehr kalt und dann sich hier hinzustellen und die Deutschen machen da den Sommerrevolution oder im Frühjahr. Die Deutschen machen eher ganz warmes Revolution. Aber es ist halt wichtig, gerade dann, wenn es wärmer wird, und dann müssen wir auch unsere Themen. Wir können, wir wollen nicht nur Gegenkundgebung machen, wir wollen unsere Themen auf die Straße bringen und zeigen, was wollen wir. Und dann ist es wichtig, dass sich viele aus der Gesellschaft anschließen. Ich denke, es ist auch wichtig, weil momentan ja viele sich fokussiert halt auf die Pandemie, auf Impfen und dadurch auch manchmal vergessen wird, auch zu gut, also auch von Seiten der Regierenden, dass immer andere Probleme da existieren, die sich verstärkt haben. Das heißt im Grunde, wie du sagst, dass wir dann, dass ihr oder wir halt dann verstärkt auf die Problematik hinweisen sollen. Ja, es ist wichtig, dass wir auf die Problematiken, die wir sehr viel haben in unserer Gesellschaft, die Pandemie auch in ganz großen Teilen gezeigt hat, dass wir da sagen, da muss ein Schlussstrich gezogen werden. Wir haben gesehen, eine Pandemie kann Deutschland wirklich sehr schnell oder auch die ganze Welt sehr schnell runterschalten. Und diese Probleme, die deutlich gemacht wurden, die müssen jetzt angegangen werden. und nicht, wir dürfen nicht bis zur nächsten Pandemie warten. Das ist ja das, was auch immer wieder auftaucht, dass Krisen, ob es nur die Klimakrise war oder momentan die Pandemie, immer wieder genutzt wird von bestimmten Christen, um ein System kaputt zu stürzen, ja, um dann quasi ihre neue autoritäre Herrschaft aufzubauen. Und da denke ich mir, das, was ihr momentan macht, auch hier, zeigt, dass da Gegenkräfte existieren. Von daher danke ich dir für das Interview. Ich wünsche viel Erfolg vielleicht, aber viel Kraft vor allem für die Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gut. Okay.